Ja, ich will versuchen, Ihnen jetzt in einer Stunde zu vier Themen was zu sagen. Zum Anfang nochmal, worüber reden wir überhaupt, wenn wir über Dschihadismus, Faschismus reden und was hat das oder aber was hat das möglicherweise auch nicht mit Kapitalismus zu tun? Zum Zweiten, zu einigen so gängigen Begriffen in dieser sogenannten Islamdebatte, auch in der linken Islamdebatte. Zum Dritten dann ein Blick auf die Zustände hier in diesem Lande, insbesondere seit dem letzten Sommer, nochmal werfen. Da habe ich mal die Überschrift gegeben, Rechtspopulisten, Nazis und Linksreaktionäre. Und im vierten Teil dann noch einige sehr konkrete Vorschläge, was Antifa-Arbeit unter den Bedingungen heißen könnte, heißen sollte. Also zum ersten Teil, Dschihadismus. Nun, ich kann nicht Arabisch, das ist aus Wikipedia, Dschihad, Anstrengung, Kampf, Bemühung, Einsatz. Ich weiß, manche übersetzen es auch mit Krieg. Ich glaube, es ist für eine politische Debatte müßig, sich in Theologie zu verlieren. Ich registriere das zum Teil mit Unbehagen. Theologie ist Theologie, Politik ist Politik. Nehmen wir die gängige Formulierung über Dschihadismus, die ich übrigens in der englischsprachigen Wikipedia viel treffender finde als in der deutschsprachigen. Also im Sinne, wenn ich hier Dschihadismus verwende, dann im Sinne heiliger Krieg des islamischen Fundamentalismus gegen die Ungläubigen mit dem Ziel der Weltherrschaft, ohne mich in Debatten zu verlieren, was möglicherweise der Koran mit Dschihad genau meint oder nicht meint, weil es da auch sehr viele unterschiedliche Auffassungen dazu gibt. Und diese dschihadistische Variante des Islamismus, ich verwende den Begriff auch als orthodox, reaktionär, patriarchale Islaminterpretation. Diese dschihadistische Variante kennt Frühformen seit Beginn des 19. Jahrhunderts und nimmt dann insbesondere Ende des letzten Jahrhunderts explosiv zu. Ich habe hier einige dieser dschihadistischen Gruppen aufgeführt. Es kommt ja fast jede Woche eine dazu, hat man den Eindruck. Man hat gar nicht mehr einen Überblick, was da alles aus dem Boden sprießt. Ich habe hier ganz bewusst den Iran auch in Rot hervorgehoben, weil man sich trotz aller Rhetorik immer darüber im Klaren sein muss, dass die mit Abstand stärkste und gefährlichste dschihadistische Terrorbande auf dieser Welt die Herrscher im iranischen Gottesstaat sind. Also es wird schon deutlich, wenn wir über Dschihadismus reden, reden wir über ein Phänomen der Moderne. Und wenn wir darüber reden, dann müssen wir uns etwas auch mit dieser kapitalistischen Moderne befassen. Und die kapitalistische Moderne ist was sehr Zerrissenes, die kommt als etwas sehr Zerrissenes in die Welt. Und ich rede jetzt zunächst nochmal überhaupt nicht von dem Islam oder den Muslimen oder von der arabischen Welt, sondern ich rede vom in die Welt kommen der kapitalistischen Moderne, nämlich von Europa. Also diese kapitalistische Moderne bringt Freiheit und Gleichheit auf der einen Seite und Inhumanität und Krise. Also eine Befreiung aus persönlicher Clanherrschaft und Unterwerfung andererseits unter etwas menschheitsgeschichtlich völlig Neues, nämlich die abstrakte Herrschaft von Arbeit, Kapital und Markt. Also es gibt große Widersprüche zwischen dem Anspruch und der Realpolitik, oder man kann auch durchaus in gewisser Weise sprechen von den Versprechen und den Verbrechen des Westens, von dem diese kapitalistische Moderne nun einmal ausging. Und diese zerrissene kapitalistische Moderne, die trifft jetzt auf scheinbar intakte vormoderne Strukturen personeller Herrschaft. Und ich rede immer noch von Europa, von der geschichtlichen Entwicklung in Europa. Und nun wird diese Moderne, die alles umstürzt, was bisher jahrhundertelang so unerschütterlich stabil war, diese Moderne wird jetzt wahnhaft ideologisch verarbeitet. Irgendwer muss doch daran schuld sein, dass auf einmal diese Verhältnisse so ins Schwimmen kommen und umgeworfen werden und man sich keiner Werte mehr sicher sein kann, die immer so lange gegolten haben. Also Die Krisenbewältigung wird mit Krisenbewältigung, das Ressortiment letztendlich leistet Krisenbewältigung und Identitätsstiftung. Wer bin ich noch in dieser Welt, die so auseinanderfällt? Und wenn wir uns mal angucken, wogegen sich dieses anti-westliche, anti-moderne Ressortiment, und ich rede von der geschichtlichen Entwicklung in Europa immer noch, richtet, dann richtet sich das und richtete sich das, und der Prozess ist selbst in Europa noch nicht abgeschlossen, gegen sowas wie die Zersetzung der Moral, ein Materialismus im Sinne von, da geht es doch nur noch ums Geld, keine Werte mehr, gegen sexuelle Befreiung, Homosexualität, Emanzipation der Frau, Säkularität, auf einmal soll Religion Privatsache sein und im öffentlichen Raum keine Rolle mehr spielen, eine unglaubliche Zumutung, gegen die sogenannte Blasphemie, also die Gotteslästerung, Atheismus, was ganz Schlimmes, gegen Individualität, da meinen auf einmal welche, sie definieren sich dadurch, dass sie sagen, ich bin ich und ich will mich nicht definieren durch die Zugehörigkeit zum Clan, Zerstörung von Gemeinschaft, Zerfall der Familie. Und irgendwer muss daran schuld sein. Irgendwer muss daran schuld sein. Und dass das in den Köpfen oder auch in den Bäuchen heranwächst, das ist erstmal zu verstehen, weil alle vorkapitalistische Gesellschaft war personelle Herrschaft. Man war es gewohnt, nach denen zu suchen, die da oben irgendwie sitzen und alles steuern. Und es ist tatsächlich schwer, die abstrakte Herrschaft von Markt und Kapital zu verstehen. Und es hat sich aus historischen Gründen, die ich jetzt nicht näher denke zu erläutern brauche, eben konzentriert auf die Juden, die daran, an dem allem schuld seien, dass die Welt so ins Wanken kommt. Und dieses anti-westliche oder anti-moderne Ressortiment hat natürlich die Tendenz zur ideologischen Verfestigung. In ihm gründen letztendlich Antisemitismus, Faschismus und Nationalsozialismus. Und doch, auch das ist wichtig, auch für die sogenannte Islamdebatte, ist es in unterschiedlicher Intensität ausgeprägt. Also vom konservativ-reaktionären Weltbild bis zur offenen Barbarei ist noch ein nicht geringer Unterschied. Und das haben wir auch in der islamisch geprägten Variante. Vom konservativ-orthodoxen Alltagsislam, also von dem ekelhaften Familienpatriarchen, der in Anführungszeichen nur seine Frau schlägt und seine Kinder drangsaliert, bis hin zur offenen Abschlachterei, ist natürlich ein Weg. Wenn wir uns mal angucken, dieser Islamismus, Dschihadismus, wodurch zeichnet er sich eigentlich aus? Also wir haben einmal eine ganz deutliche Geringschätzung bürgerlich-demokratischer Freiheiten, eine Verachtung des Individuums, die Aufopferung für die Gemeinschaft, ein Kult um die natürlich männlich besetzte Ehre, Homophobie, ausgeprägte Frauenfeindlichkeit, Anti-Intellektualismus, Ablehnung von jeder Art von Selbstbestimmung und Emanzipation, ein personalisierender Pseudo-Antikapitalismus, ein Verschwörungsweltbild statt kritischer Analyse, Hass auf den Westen, die Juden und den jüdischen Staat, die Rekrutierung verrohter Gewalttäter und eine ausgeprägte Todesaffinität. Und wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt, da kennt man das doch irgendwo her. Das ist doch nichts völlig Neues. Ja, das sind auffällige Parallelen zum faschistischen Charakter, zum Faschismus. Ganz auffällige, nicht zu verleugnende Parallelen. Man muss sich um den Faschismusbegriff streiten. Ich werde dazu nachher noch was kurz sagen. Auch in der Linken oder unter denen, die sich zur Linken im weitesten Sinne rechnen. Mein Vorschlag für eine Definition wäre, im Faschismus ist dann, wenn das Ressentiment in offene Barbarei umschlägt. Das hier ist eine Umfrage von 2012 unter Deutsch-Türken. Einstellung zu anderen Religionen, die Überschrift ist falsch, die müsste eigentlich heißen Einstellungen zu anderen Menschen. Immer Vergleich 2010-2012. Der Aussage, Atheisten empfinde ich als minderwertige Menschen, also Nicht-Atheisten haben Spinnen oder Atheisten haben eine minderwertige Religion. Nein, Atheisten empfinde ich als minderwertige Menschen. Dieser Aussage stimmten 2010 22% zu, 2012 25%. Juden empfinde ich als minderwertige Menschen von 14% auf 18%. Christen empfinde ich als minderwertige Menschen von 10% auf 8%. Runtergang immer noch erschreckend genug. Also religiösen Fundamentalismus und eine extrem orthodoxe Auslegung heiliger Schriften gibt es überall. Sie sind aber unter Musliminnen besonders stark verbreitet. Der Fakt ist unbestritten. Und die große Frage ist, an der sich auch die Geister scheiden, warum ist das so? Wie muss man diese Tatsache interpretieren? Und ich denke, allgemein gesagt, haben Islamismus und Dschihadismus mit dem Islam zu tun. Ist ja völlig klar. Weil der Dschihadismus entsteht nicht in den Elendsgebieten in Brasilien oder im Kongo oder in Vietnam, sondern er entsteht eben in muslimisch geprägten Communities. Und gleichzeitig mit der kapitalistischen Moderne. Und beides muss man bedenken. Und dazu gehört einfach zur Kenntnis zu nehmen, dass die große Mehrheit der Musliminnen weltweit auf der Verliererseite dieser kapitalistischen Moderne sitzt. Auch hierzulande. Jetzt gibt es keinen Automatismus, dass die Verlierer von reaktionären Ideologien automatisch befallen sein müssen. Also auch gut situierte und gebildete können reaktionären Ideologien verfallen. Aber die Folterknechte und Mordbuben rekrutieren sich ganz überwiegend aus den Massen der Chancenlosen und Ungebildeten. Das war schon immer so und das ist auch heute so. Und deswegen wird auch deutlich, dass man alleine mit Ideologiekritik, so wichtig sie ist, dem Phänomen nicht beikommen kann. Es gehört auch eine Kritik der politischen Ökonomie dazu, die gerade in reflektierten linken Kreisen einige Zeit ziemlich vernachlässigt wurde. Weil man muss auch ein Verständnis haben für die neue Qualität der Krise. Und auch dazu habe ich Literatur dabei. Deswegen nochmal ein Blick auf diese erschreckende Umfrage. Die Leute, die das zu Protokoll geben, die sind ja nun nicht nur geprägt durch den Islam, sondern die sind auch geprägt durch die deutsche Gesellschaft. Also ihr konservativ-religiöses Umfeld verweist auf den Zusammenhang mit dem Islam. Aber allein die wachsende Zahl von Konvertiten verweist auf die Attraktivität des religiösen Fundamentalismus für westlich geprägte Menschen. Also die Aussage, die man manchmal trifft, so da sei die westliche Moderne und da sei irgendwie die Barbarei und die kommt zu uns rein und wir haben nichts damit zu tun, kann man so, denke ich, nicht stehen lassen. Zu einigen Begriffen, die so in der Debatte sind. Da machen wir zunächst mal ein kleines Fragespiel. Ich lese immer ein paar nette, in Anführungszeichen, Sprüche aus heiligen Schriften vor. Und ihr dürft dann raten, Altes Testament, Koran oder Neues Testament. So jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Weib, Kinder, Brüder, Schwestern, auch dazu sein eigen Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Na? Neues. War ja einfach, ne? Jünger, Jesus. Okay. Neues Testament, richtig. Lukas 14, 26. Sehr gut. Sagt den Juden, kann ich euch etwas Schlimmeres verkünden als die Vergeltung Gottes? Welche Gott verflucht hat und über welche Erzürnte hat er in Affen und Schweine verwandelt. Wie? Koran, ja. Gute Antideutsche kennen so ihre 2, 3 Koranstellen. Okay. Sure 65, stimmt. Ihr Juden seid von dem Vater dem Teufel und nach eures Vaters Lust wollt ihr tun. Derselbige ist ein Mörder von Anfang und ist nicht bestanden in der Wahrheit. So ist es. Johannes 8, 44, ja? Neues Testament. Und jene Frauen, deren Widerständigkeit ihr befürchtet, ermahnt sie, meidet sie im Ehebett und schlagt sie. Koran, Sure 4. Ist es aber Wahrheit, dass die Dirne nicht ist Jungfrau gefunden, so soll man sie hinaus vor die Tür ihres Vaters Hauses führen und die Leute der Stadt sollen sie zu Tode steinigen. Ja, 5. Mose, Altes Testament. Ihr Weiber, seid euren Männern unterwürfig, wie es sich geziemt in dem Herrn. Neues Testament. Ah, das Buch der Liebe. Grundgesetz. Wollt ihr euch denn mit Männern abgeben und darüber vernachlässigen, was euer Herr euch in euren Gattinnen geschaffen hat? Nein, ihr seid verbrecherische Leute. Das ist der Koran. Denn ihre Weiber haben verwandelt den natürlichen Brauch in den unnatürlichen. Desselbigen gleichen auch die Männer haben verlassen den natürlichen Brauch des Weibes und sind aneinander erhitzet in ihren Lüsten und haben Mann mit Mann Schande gewirket und den Lohn ihres Irrtums, wie es denn sein sollte, an sich selbst empfangen. Ja, das ist Neues Testament. Neues Testament. Ja? Doch jene meine Feinde, die nicht wollten, dass ich über sie herrschen sollte, bringet her und erwürget sie vor mir. Sehr gut. Das sagt nämlich Jesus. Ja? Lukas 19, 27. Und Heerscharen von Theologen bemühen sich, diese Stelle zu interpretieren. Ja? Das sagt Jesus. Das sagt Jesus. Ja? So. Und natürlich gibt es auch ein paar gute Sprüche und ich bringe jetzt noch 2, 3 und dann hört das Spielchen auch auf. Ja? Aber nur Auswahl. Aus diesem Grunde haben wir den Kindern Israel verordnet, dass wer eine Seele ermordet, ohne dass er einen Mord oder eine Gewalttat im Land begangen hat, soll sein wie einer, der die ganze Menschheit ermordet hat. Und wer einen am Leben erhält, soll sein, als hätte er die ganze Menschheit am Leben erhalten. Das steht im Koran, Sure 5. Und nicht wenige Musliminnen und Muslime leiten daraus so etwas wie ein muslimisches Gebot der Nächstenliebe ab. Aber das weiß doch nun jeder. Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Nee, das weiß halt nicht jeder. Das steht in 3. Mose 19, 18. Das steht im Alten Testament. Also nochmal zum Mitschreiben. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Steht in 3. Mose 19, 18. Und der Jesus beruft sich später nur darauf. Ja, und sagt, da, das, was da steht, das ist richtig. Soweit zur herrschenden Vorstellung vom alttestamentarischen Rachegott und vom neutestamentarischen Gott der Liebe. Wir kennen die, also weder die Religionsanhängerinnen, jedenfalls die allermeisten, noch die allermeisten Religionskritikerinnen oder Atheistinnen kennen die Heiligen Schriften überhaupt nicht. Was wir kennen, sind Interpretationen, gängige, herrschende Interpretationen von Heiligen Schriften. Deswegen gibt es den Islam genauso wenig wie das Christentum. Wir sind in Stuttgart gesegnet mit diesen besorgten Eltern, die befürchten, dass die grün-rote Landesregierung ihren Kindern Pornofilme in der Schule zeigt. Ja? Das sind zu 80% Christen. Soll ich sagen, schaut her, das ist das Christentum. Ich würde vielen Christen ungerecht werden. Massen, die haben übrigens eine steigende Tendenz. Im Frühjahr sind Landtagswahlen und die im Moment verdoppeln sich die Demonstrationszahlen. In Frankreich und Italien sind das schon Massenbewegungen mit Hunderttausenden Leuten, mit starker Unterstützung, logistischer Unterstützung auch der katholischen Kirche. Ist das Christentum? Hier ein Hassprediger, ein evangelikaler Hassprediger in Uganda, der mit der Bibel in der Hand dazu aufruft, Homosexuelle umzubringen. Das Christentum. Oder eine Meldung von letztem Jahr in Zentralafrika, schlachten christliche Milizen Muslime ab. Jetzt gibt es so einen interessanten Diskurs, der geht so. Immer wenn im Namen des Islam Grausamkeiten begangen werden, hören wir, dass die Terroristen lediglich eine friedliche Religion interpretieren. Dabei berufen sie sich auf das Vorbild Mohammed. Das ist jetzt ein Text von Leon de Winter. Die Mörder des IS nehmen Mohammed eben wörtlich. Vollkommen korrekt, völlig richtig, genau so ist es. Die nehmen ihn wörtlich und finden ihn. Nur dann geht der Text weiter und dann lesen wir das. Wie das Christentum hat auch der Islam eine Hauptfigur neben Gott. Aber Mohammed ist nicht so eine Hippie-Gestalt wie Jesus. Ja? Und da fängt das Problem an. Wenn diese Hippie-Gestalt sagt, ihr sollt nicht wähnen, dass ich gekommen sei, Frieden zu senden auf der Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu senden, sondern das Schwert. Ja? Und deswegen nehmen die Mörder der christlichen Milizen ihren Jesus halt genauso wörtlich, wie die Mörder der islamistischen Milizen ihr Mohammed wörtlich nehmen. Nur ein Beispiel, wie unterschiedlich auch Musliminnen ihre Religion, ihre Heilige Schrift interpretieren. Die Frau, Sinem Tesepaya, ist eine Radiomoderatorin in der Türkei, die Frau hat Einfluss. Die begründet Solidarität mit Israel, mit Koransuchen. Ja? In Bezug auf den Zionismus ist es wichtig, dass Muslime auf das Wissen zurückgreifen, das ihnen Gott im Koran darüber gegeben hat. Nach dem Koran möchte Gott, dass das jüdische Volk im heiligen Land lebt, und sie zitiert, und als Mose zu seinem Volk sagte, mein Volk, gedenke der Gnade Gottes zu euch, als er in eurer Mitte Propheten einsetzte und euch zu Königen machte und euch zukommen ließ, was er niemanden von den Weltenbewohnern hat zukommen lassen. O mein Volk, tretet in das heilige Land ein, das Gott euch bestimmt hat, und kehrt nicht den Rücken, sonst würdet ihr als Verlierer umkehren. Sure 5, 20, 21. Für diese Interpretation ihrer heiligen Schrift wird sie von den Islamisten gehasst bis in den Tod. Aber soll ich der Frau jetzt sagen, nee, ich weiß besser, wie du, was der Islam ist? Warum sie ihren Allah braucht, weiß ich nicht. Aber sie braucht ihn halt. Und wenn sie ihn so interpretiert, ist es tausendmal sympathischer als die islamistische Interpretation. Ein gängiger Satz heißt ja, man könne nicht trennen zwischen Islam und Islamismus. Das ist so einer der Sätze, die kommen so ganz entschieden daher. Man glaubt, die sind doch ganz eindeutig, machen eine starke Aussage, aber wenn man sie näher anschaut, ist dem gar nicht so. Es ist ein seltsam changierender Satz, weil was ist damit gemeint? Was ist damit gemeint? Ist es die Binsenweisheit? Man kann auch nicht zwischen dem Christentum und den Evangelikalen trennen. Natürlich haben die evangelikalen Spinner, besorgte Eltern etc. pp. Mit dem Christentum zu tun. Ja, das ist eine Binsenweisheit. Ist diese Binsenweisheit gemeint? Oder ist mit dem Satz, nicht trennen zwischen Islam und Islamismus, gemeint, dass Islam und Islamismus dasselbe seien. Also, dass praktisch Muslime überhaupt nur Islamisten sein können. Das Credo aller Islamisten. Islamkritik. Ja, man muss Islamkritik betreiben. Ja, natürlich muss man Islamkritik betreiben. Klar, wenn man irgendwas von Kritik ausnimmt, dann wird es halt schief, ja. Muss sein, ja. Der Marx wird irgendwann mal gefragt, in so einem Fragebogen nach seinem Lieblingsmotto, sagt er, de omnibus dubitandum est, also an allem ist zu zweifeln, finde ich sehr schönen Spruch, so fürs Leben auch. Läuft Islamkritik als Ressortiment? Und da kann man natürlich sagen, und das ist völlig richtig, Kritik und Ressortiment schließen sich aus. Insofern kann Kritik kein Ressortiment sein, das ist natürlich richtig, aber wenn man Einfluss nehmen will auf den Diskurs, wenn man sich in der Welt, wie sie ist, bewegt, in der Gesellschaft, wie sie ist, bewegt, dann muss man zur Kenntnis nehmen, dass die Muslimhasser, Stichwort Pegida etc., Sarrazin-Frequenz, natürlich alle Islamkritiker sind. Ja? die haben den Begriff Islamkritik auch sozusagen gepachtet und besetzen den Begriff. Und wenn man den Begriff Islamkritik trotzdem hochhält, dann hat man als erstes mal die Aufgabe, sich ganz entschieden und zwar unmissverständlich deutlich von dieser Sorte, Anführungszeichen Islamkritikern, abzusetzen. Und die sagen eben, es gibt keinen gemäßigten Islam und es kann auch keinen gemäßigten Islam geben. Das sagen die Pegida-Leute und die Sarrazin-Fans, das sagen die Islamisten von Al-Qaida bis ISIS und. Und das gibt es manchmal aber auch, nach meiner Wahrnehmung, jedenfalls in einem linken Diskurs, wo es für meine Begriffe dann schwierig wird, die Abgrenzung zum Rechtspopulismus. Islamfaschismus. Was ist damit gemeint? Dieses Bild ist ja mittlerweile ziemlich bekannt. Al-Husseini, der politische und religiöse Führer der Araber im Landstrich Palästina bei Hitler, der von sich selbst sagt, ich bin Muslim und Nationalsozialist, der SS-Divisionen aufstellen lässt in Bosnien und so weiter. Es gibt aber auch dieses Bild. 1936 Nürnberg, der Führer begrüßt die Chefs der beiden großen Kirchen, deutsche Christen und so weiter. Also, klar gibt es Islamfaschismus. Es gibt und gab auch christlichen Klerikalfaschismus. Aber der Islam ist nicht Faschismus und das Christentum ist nicht Faschismus. Es gibt nicht die aufgeklärte und emanzipierte und deswegen bessere Religion. Es gibt sehr unterschiedlich aufgeklärte und emanzipierte Strömungen, Interpretationen innerhalb von Religionen. Wenn dem nicht so wäre, dann müssten all die Millionen Menschen, die periodisch immer wieder unheimlich mutig unter Einsatz ihres Lebens gegen diesen iranischen Gottesstaat auf die Straße gehen, allesamt Christinnen oder Atheistinnen sein. Da das aber nicht anzunehmen ist, muss man davon ausgehen, dass die offenbar eine etwas andere Interpretation ihrer Religion haben als die Verbrecherbande, die diesen Gottesstaat regiert. Und diese Verbrecherbande weiß das auch ganz genau. Die größte Angst der Herrscherkaste des Iran ist ein American Islam. Und unter American Islam verstehen sie ein in ihrem Sinne unpolitischer Islam, der nicht mehr in ihrem Sinn revolutionär ist. Und der darf nicht Einzug halten. Also die wissen natürlich auch um die unterschiedlichen Möglichkeiten der Interpretation. Islamophobie, ein Begriff, der ja zum Teil auch unter Linken wirklich Karriere gemacht hat, ein Begriff zum Haare raufen, ich kann nur davor warnen. Ja. Ich bin kein Psychologe, ich werde jetzt keinen detaillierten Vortrag über Phobie halten können. Es reicht, glaube ich, zu wissen, dass so im Alltagssprachgebrauch, ein Phobiker gilt irgendwie als einer, der ist halt krank, überdreht. Ja. Und dass Leute, die was gegen eine Religion haben, irgendwie Meschucke wären, das wollen uns religiöse Fanatiker schon immer erzählen. Und dass nun ausgerechnet Linke auf so einen Begriff wie Islamophobie abfahren können, ist erschreckend. Und es hat was damit zu tun, dass Religionskritik in großen Teilen der Linken seit Jahrzehnten schon weitgehend entsorgt worden ist. Und das rächt sich. Das rächt sich. Ja, und im Windschatten dieser Islamisten tut sich vieles. Es wird das soziale Klima fördern, wenn Blasphemie wieder gefährlich wird. Sagt wer? Ein deutscher Dichter und Denker, ja? Träger des Georg-Büchner-Preises der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, Martin Mosebach, in einem Text mit dem schönen Titel Vom Wert des Verbietens. Der Heilige Vater wird befragt nach Charlie Hebdo, ja, die Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut, aber, und dann fällt ihm ein, dass wer seine Mutter beleidigt, eins mit der Faust kriegt. Der Vatikan schiebt hinterher eine Presseerklärung, die katholische Kirche ist natürlich für Gewaltfreiheit, das meine ich, klar. Und natürlich wäre es auch nun unfair, jetzt zu sagen, da schaut her, der Franziskus ist jetzt wie die Dschihadisten, aber es ist doch interessant, was Religionsvertretern einfällt oder was so in ihrem Bauch kummelt, wenn sie damit konfrontiert werden, mit dem Recht auch natürlich auch so etwas wie Gotteslästerung betreiben zu dürfen. Wenn christlichen Kirchen in manchen Gegenden der Welt einige Giftzähne gezogen wurden, heißt es nicht, dass die Giftzähne nicht wieder nachwachsen können. Deswegen denke ich, ist es auch wichtig, so eine kleine Kampagne zu machen zur Abschaffung des Paragraphen 166, also dieses Blasphemie-Paragraphen, der immer noch gilt. Man kann in den Knast kommen, wenn man Religionsgemeinschaften beschimpft in einer Art und Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören. Das heißt, wenn ich irgendwelche Evangelikalen antöble und die daraufhin Fensterscheiben einschmeißen, dann war das eine Störung des öffentlichen Friedens, kann ich bis zu 2 Jahren in den Knast kommen. Ein unmögliches Ding, das manchmal auch noch in Urteilen angewandt wird. Also wir haben da auch so eine kleine Kampagne gemacht, wir haben auch so einen Aufkleber da, den ihr gerne auch mitnehmen könnt, der verlinkt dann zu einem kleinen Text, in dem die Abschaffung des 166 des Blasphemie-Paragraphen begründet wird. Ganz entscheidend ist, und das wird immer wieder verwechselt, auch von vielen Leuten, die sich mit sehr guten Gründen gegen die Diskriminierung von Musliminnen wenden, nicht Religionen sind vor Kritik zu schützen, sondern Menschen sind vor Diskriminierung zu schützen. Das ist so ein Leitfaden, mit dem man, glaube ich, ganz gut durch die Debatte kommt. Wenn man sich orientieren will an eben dem Marxischen kategorischen Imperativ, nämlich alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist, hat ja nun niemand, glaube ich, besser auf den Punkt gebracht, um was es geht, was Emanzipation sein soll. Es ist nur interessant, dass dieser Satz meistens nicht vollständig zitiert wird. Der beginnt nämlich so, die Kritik der Religion endet mit der Lehre, dass der Mensch das höchste Wesen für den Menschen sei und so weiter. Warum schreibe ich das? Nicht wegen Marx-Philologie, sondern weil der Gedanke schlüssig ist. Der Mensch, nur da, wo gedacht wird, dass der Mensch das höchste Wesen für den Menschen ist, ist Befreiung möglich. Und deswegen ist Religion nie und nimmer vor Kritik zu schützen. Und was sagt der Papst? Jetzt in seiner viel gepriesenen, wo auch viele Linke drauf abgefahren sind, in seiner Ökologie-Enzyklika. Wir sind nicht gut. Die Erde war schon vor uns da und ist uns gegeben worden. Die Harmonie zwischen dem Schöpfer der Menschheit und der Schöpfung wurde zerstört durch unsere Anmaßung, den Platz Gottes einzunehmen. Die Kritik der Religion endet mit der Lehre, dass der Mensch das höchste Menschen für den Wesen sei. Also, ich plädiere sehr dafür, dass man das linke Religionskritik wiederbeleben sollte und sehe da große Defizite. Ich sehe, dass je nach Schieflage manche Linke entweder überhaupt keine Religionskritik mehr betreiben oder nur noch Islamkritik. Ich halte beides für einen Holzweg. Zu den Zuständen in diesem Land. Dieses wortgleiche Plakat von NPD und AfD, wir sind nicht das Weltsozialamt. Der Spruch ist ja nun mehrheitsfähig, da darf man sich keine Illusion machen. Thilo Sarrazin, das ist der Mensch, der das Buch mit dem sympathischen Titel geschrieben hat, der sagt, und das sind wörtliche Zitate, Menschen, die keine produktive Funktion haben und ständig neue Kopftuchmädchen produzieren, oder meine Vorstellung wäre generell kein Zuzug mehr, außer für Hochqualifizierte und perspektivisch keine Transferleistungen mehr für Einwanderer. Nun darf jeder jeden Blödsinn sagen. Auch öffentlich, und das gilt natürlich auch für Sarrazin. Das ist nicht das Problem. Ja, das Problem ist das. Auf dem Höhepunkt der Debatte stimmen 56% der Deutschen dem Sarrazin zu. Und nur 28% verneinen das strikt. Das ist der Zustand. Die Schweizer Minarettabstimmung vor einigen Jahren, man erinnert sich, 57% gegen den Bau von Minaretten. Man kann nur froh sein, dass es in Deutschland keine direkte Demokratie gibt. Denn das Ergebnis wäre absehbar. Man muss wissen, und das wurde mir in Vorbereitung dieses Vortrags auch dann nochmal wirklich klar, es gab innerhalb von 2 Jahren 78 Attacken gegen Moscheen in diesem Land. Dieses antimuslimische Ressentiment ist sehr stark verbreitet und das ist noch so ein Beispiel hier von dieser Schmuddelseite PI News, ja, gestern war es noch bunt und das habt ihr dann von eurer Multikulti, dass morgen alles schwarz sein wird, mit uns nicht. Ja. Das arbeitet ja mit der Behauptung, ja, Muslime können nicht aufgeklärt und säkular sein. Die passen nicht zu unserer Kultur, denn wir unterscheiden uns von denen ja, weil wir sind ja für Demokratie und Menschenrechte. Also dieser alte platte Rassismus, das sagt er kaum. Aber wir unterscheiden uns von denen, wir sind für Demokratie und Menschenrechte. Und wenn es dann konkret wird, wird es so, das ist Herr Gauland, stellvertretender Vorsitzender der AfD, der dann sagt, naja, die Menschen wollen nicht gesagt bekommen, das können wir doch nicht machen, das ist gegen die Menschenrechte, sondern sie wollen ganz deutlich hörbar von den Politikern eine Aussage haben, wer passt zu uns und wer nicht. Also der Demokratie- und Menschenrechtsdiskurs als ein vorgeschobener und verlogener Diskurs. Ich glaube, das antimuslimische Ressentiment ist mehr als nur reine Xenophobie oder normaler Rassismus. Das beinhaltet alles auch, es behindert darüber hinaus, aber noch einige Spezifika. Das eine ist eben dieser genannte verlogene Menschenrechtsdiskurs, der im normalen Fremdenhass und Rassismus so nicht vorkommt. Das andere ist, das antimuslimische Ressentiment beinhaltet Elemente von Verschwörungstheorie, also auf den Punkt gebracht im Stichwort von die Gebärmutter als Geheimwaffe des Islam. Die haben so einen Plan und die wollen uns majorisieren und dann sind wir fremd im eigenen Land. Und es hat noch die spezifisch deutsche Entlastungsfunktion, die man in den ganzen Diskursen auch ganz stark immer merkt, weil man kann ja so schön auf die Muslime verweisen, schaut her, das sind die Antisemiten und nicht wir. Und das sind mindestens 3 Punkte, die das antimuslimische Ressentiment von einer normalen Fremdenfeindlichkeit auch abheben und unterscheiden. Man muss auch wissen, Israel-Solidarität ist eine ganz notwendige Sache, aber auch ein schwieriges Feld. Und da treibt sich ja nun auch hin und wieder antimuslimisches Ressentiment rum. Man weiß, dass in dem zurückliegenden Krieg Israel aus militärischen Gründen gezwungen war, auch Moscheen zu bombardieren. Warum? Weil sie vollgestopft mit Waffen waren. Jetzt wird auf dieser Schmuddelseite im letzten Sommer, Political Incorrect, nun ein Bild eines umgestürzten Minaretts gezeigt. Die Überschrift, Israel zerstört in Gaza 40 Raketenmoscheen. Man erinnert sich an das Schweizer Plakat, Minarette sehen aus wie Raketen. Und nun schreibt da ein Kriegsgott, der nennt sich so, ob wir solch ein Bild mal in Deutschland sehen werden, ich glaube nicht, Grins. Weiter so, Israel, wir sind alle Israelis, das einzige Volk, was sich wirklich gegen diesen Wahnsinn wehrt. Hier wird klar, da geht es nicht um Solidarität mit dem jüdischen Staat, der von antisemitischen Vernichtungswahn bedroht ist. Hier geht es um die Instrumentalisierung des jüdischen Staats im Hass gegen die Muslime. Wir haben auch einen Text veröffentlicht, den ich euch auch nochmal ans Herz legen will. Einen kurzen Text, die falschen Freunde Israels für eine Debatte um Israel-Flaggen bei Rechtspopulisten ist auf unserer Netzseite zu finden. Wir würden uns freuen, wenn es dazu Reaktionen und Debattenbeiträge gibt, weil die Debatte, denke ich, muss man in einer reflektierten und israel-solidarischen Linken auch führen und darf sich nicht davor drücken. Ja, und dann ging es also los letztes Jahr mit Rogisa. Schwarz-Rot-Gold-Mob mobilisiert und da wollte ich euch doch diesen Jens Frankfurt nicht vorenthalten. Ich bin Germane und stolz drauf, ich will für die Ehre und Traditionen dieses Landes kämpfen Und jeder, der nicht in meinem Strom mitläuft, wird überrannt, mir egal. Das heißt, wer hier ist und gegen das Land ist, wird plattgemacht. Im Herzblut muss germanisches Blut fließen, um Deutscher zu sein und nicht nur ein Aufenthaltsort und Pass. Ich hoffe, ich habe mich deutlich gemacht. Ich bin auf jeden Fall bei Hogesa dabei oder auch anderen Demos. Hauptsache, sie dienen meiner Flagge Treue. Gruß, Jens Frankfurt. Und hier ist Jens Frankfurt dann in Aktion. Das war dann in Köln. Und bald darauf dann war Hannover und da haben sich so bürgerliche Kommentatoren schon gewundert, warum dann in Hannover auf einmal so viele gut bürgerliche Leute dabei gewesen seien. Und wenige Wochen später gab es dann Pegida, also die AfD-Variante des schwarz-rot-goldenen Mobs. Man muss wissen, dass die scheinbaren Kontrahenten sich viel ähnlicher sind, als man glaubt. Die einen machen eine Scharia-Polizei und die anderen machen eine Hulizei. Die gleiche Haltung. Es ist ja entstanden, als Hogesa aufgetreten ist, hat man sich ja gewundert, dass Hooligans auf einmal sich nicht treffen, um sich die Fresse zu verhauen, weil der eine für Hamburg ist und der andere für Frankfurt oder was, sondern um gemeinsam was zu machen. Da entstand der Begriff der temporären Kampfgemeinschaft. Also ein Ziel schweißt einem wenigstens zeitweilig zusammen, ein gemeinsames Ziel. Und diese temporäre Kampfgemeinschaft, und ich male jetzt auch ein bisschen bewusst den Teufel an die Wand, natürlich in dem Bestreben, diesen Teufel nie Wirklichkeit werden zu lassen, aber man muss, glaube ich, die Tendenz erspüren, auch das Potenzial erspüren, das da drin steckt, wenn es nicht gelingt, dem entgegenzutreten. Diese temporäre Kampfgemeinschaft könnte noch viel, viel größer und bedrohlicher werden. Zum Beispiel die von Nazis und Dschihadisten gegen Juden und Israel. Und deswegen glaube ich, um es mal ganz zuzuspitzen, das ganz große Gebräu der Barbarei ist zumindest prinzipiell vorstellbar. Und das würde bestehen aus Dschihadisten, aus Hooligans, aus Nazis, aus Querfrontlern, aus Verschwörungssteppen jeder Couleur, aus Rechtspopulisten, aus Linksreaktionären, aus Stalinisten, aus Putin-Fans. Das geht im Prinzip alles zusammen. Im Prinzip. Und zwar auf der Grundlage des anti-westlichen, anti-modernen, antisemitischen Ressentiments, das sie alle teilen. Der ging mal in den Knast, weil er für irgendeine anti-westliche Gruppe Bomben gelegt hat. Heute betreut er Salafisten und sagt, Anti-Imperialist bin ich immer noch. Der Pierre Vogel ist auch interessant mal anzugucken, ne? Der preist Lenin und Luxemburg. Natürlich sagt er, meine lieben Brüder und Schwestern, also der Lenin ist für die Brüder und die Luxemburg ist für die Schwestern, die waren Atheisten und das ist natürlich falsch. Aber schaut euch diese Menschen an, wie sie gekämpft haben, eine richtige Bewunderung. Eine Bewunderung. Und natürlich hat der Anti-Amerikanismus eine zunehmende Bedeutung als Klammerfunktion zwischen rechts und links und großen Teilen der Mitte dieser Gesellschaft hier. Nicht, dass es ein paar vernünftige Argumente gegen TTIP gäbe, aber der Anti-Amerikanismus gerade in dieser Kampagne ist ja unübersehbar. Oder wenn Sarah Wagenknecht postet Neues aus der US-Kolonie, BND, späte zum Schaden deutscher Interessen und im Auftrag der NSA-Ziele aus, trägt man sich schon ja irgendwie der Vorwurf, gegen nationale Interessen zu verstoßen, war eigentlich immer der klassische Vorwurf gegen Links. Ja. Und wenn Linke jetzt so einen Vorwurf machen, na, dann ist die Frage, wie nationalistisch sind Teile der Linken auch mittlerweile schon geworden. Oder hier beim Kirchentag in Stuttgart hatten wir eine sogenannte Menschenkette für den Frieden, die natürlich mit keinem Wort Syrien und so weiter erwähnt hat. No Pegida Stuttgart hat aufgerufen und Pegada, also Patriotische Europäer gegen die Amerikanisierung des Abendlands, haben auch dazu aufgerufen. Die haben es zwar immer wieder gelöscht, aber dann am nächsten Tag waren sie wieder da. Doch, wir unterstützen euch. Ja? Das hat halt was mit der großen inhaltlichen Nähe zu tun. Und um nochmal hier was zu prophezeien, was hoffentlich nie Wahrheit wird, also der Prophet möge sich irren, ja? So könnte die Losung der großen Barbarei in etwa laufen. Gegen USA, Heuschrecken, Zionisten und Euro für Frieden und direkte Demokratie. Unter solch einer Losung könnte sich ganz, ganz viel Schreckliches zusammenfinden. Was tun, damit das nicht Wirklichkeit wird? Was hieße Antifaschismus heute unter diesen Bedingungen? Ich habe so ein paar Unterpunkte noch, wo ich Vorschläge mache. Erstens, die linksreaktionäre Ideologie bekämpfen. Man muss unter denen, die sich der Linken zurechnen, stärkere Auseinandersetzungen führen um die Frage, was ist links, was ist emanzipatorisch unter diesen Bedingungen. Dazu gehört, verstehen, was Faschismus und was Nationalsozialismus ist. Ich habe vorhin über die Faschismusdefinition nochmal geredet. Es gibt immer noch Linke, die dieser unsäglichen Dimitrov-Definition von 1935 anhängen, wonach der Faschismus die offene terroristische Diktatur der reaktionärsten, am meisten chauvinistischen, am meisten imperialistischen Elemente des Finanzkapitals sei. Das war schon damals falsch, aber wer dem heute noch anhängt, der ist einfach blind. Ja? Die offene terroristische Diktatur, ja für wen denn? Für wen war denn der Nationalsozialismus das? Für die paar Juden? Für die paar als solche in Anführungszeichen erwischten Homosexuellen, für die paar Behinderten, für die paar, die wirklich Widerstand geleistet haben, Ehre ihrem Andenken, aber sie hatten doch keine nennenswerte Resonanz in der Bevölkerung. Wie viel Prozent der, waren denn das der Bevölkerung? Waren das 3%, 4% zusammengenommen? Mehr waren es doch nicht. Für die große Mehrheit der Deutschen war das doch keine terroristische Diktatur. Das war im Gegenteil die Erfüllung der Wünsche und Sehnsüchte. Und sowas sollen also Elemente des Finanzkapitals sein. Man muss einfach sich streiten um den Begriff des Faschismus. Zweitens, verstehen, was Islamismus und Dschihadismus ist. Die weitaus meisten Opfer des Islamismus und Dschihadismus sind Musliminnen, und zwar vor allem Musliminnen. Und deswegen schadet jede Verharmlosung, wie man es ja in Teilen der Linken immer noch antrifft, in erster Linie den Musliminnen. Also das Kleinreden von Islamismus und Dschihadismus ist rassistisch und sexistisch. Darüber muss man mit manchen Linken in den Clinch gehen. Verstehen, was Antisemitismus und Antizionismus ist. Hier nur ein Bild in Stuttgart aufgenommen bei diesen Massendemonstrationen im letzten Sommer, tötet die Juden. Auch in Stuttgart 3000 Leute auf einer Demonstration organisiert von Linken, ich sage Linksreaktionären und Islamisten, wo dann ein offen für jeder Mensch nun erkennbar antisemitische Karikatur, der Jude mit der Hakennase, der die Völker der Welt betrügt, weil er so einflussreich und mächtig ist, rumgetragen wird, und nebendran wird das Glaubensbekenntnis aller linken Antisemiten hochgehalten, nämlich dass Antizionismus etwas vollkommen anderes als Antisemitismus sei. War natürlich eine Friedensdemonstration. Verstehen, was regressiver Antikapitalismus ist, personalisierender, oberflächlicher Antikapitalismus. Nur nochmal ein Bild aus dieser Broschüre von Verdi, die einige Jahre schon alt ist, die versucht, den sogenannten Finanzkapitalismus als Geldgier in Reinkultur zu erklären, mit der man nicht mehr unterscheiden kann, ob Menschen oder Heuschrecken hier sich bereichern und Fabriken und Wohnungen aussaugen. Und dass der islamische Staat eine eigene Währung einführen will, die sich der Gewaltherrschaft des Finanzsystems entzieht und die Muslime von einem globalen Wirtschaftssystem entlassen will, das auf satanischem Hura basiert, ist auch nicht neu. Das könnte ja etwas umgeschrieben jeder Zinskritiker so im Prinzip auch unterschreiben. Also wenn schon Krise, dann wenigstens keine falsche und gefährliche Krisenanalyse und personalisierender und Pseudokritik muss man entgegentreten und Einsichten in die systemischen Ursachen der Krise zu befördern. Verstehen, was Anti-Imperialismus und Anti-Amerikanismus ist. bestimmte Sorte Linke muss man sagen, also Freunde, jetzt hört mal zu. Jetzt gucken wir uns mal an, was Nazis und Dschihadisten eigentlich sind. Das sind Anti-Zionisten, sie sind Anti-Amerikaner, sie sind Anti-Imperialisten, sie sind regressive Antikapitalisten. Ja, liebe Freunde, man kann sie halt umso besser bekämpfen, je weniger Gemeinsamkeiten man mit ihnen hat. Und das muss man, diesen Diskurs muss man auch in aller Deutlichkeit in der Linken führen. Zweitens, Muslimhassers, Nazis, Islamisten und Dschihadisten vor Ort entgegentreten. Natürlich gilt die alte Antifa-Weisheit nach wie vor, der Staat wird es nicht richten. Völlig klar. Aber heißt es, dass Antifa weitermachen kann wie bisher? Nein. Antifa ist mehr als gegen Nazis. Der Mob hat viele Gesichter, kein Kompromiss mit der Barbarei. Kompromisslos gegen Antisemitismus, Frauenfeindlichkeit, Homophobie, Faschismus. Auch dann, wenn das von Musliminnen geteilt wird und nicht glauben, man sei Rassist, wenn man das tut. Und natürlich Druck aufbauen, wie gegen Nazis auch, keine Toleranz für Islamisten, Protestaktionen, Verbot und Auflösung von Organisationen fordern, vor allem aber innerhalb muslimischer Communities selbst wirken. Alle politischen Akteure haben Probleme mit Nachwuchs. Außer Nazis und Dschihadisten. Und wenn ich jetzt ein paar konkrete Vorschläge mache, was meines Erachtens so passieren sollte, dann wird man dem anmerken, dass ich nicht mehr ganz so das Gefühl eines unter 30-Jährigen habe. Und deswegen ist das vielleicht auch ein bisschen holprig. Und das können Junge sicher besser machen. Aber ich hoffe, man versteht ungefähr, wo ich drauf raus will, was so passieren müsste. Es müsste jetzt Aufkleber, Parolen, kurze Videos geben, die im Grunde genommen immer Nazis und Dschihadisten zusammenbringen, im Zusammenhang nennen. Und dann halt ein paar coole Sprüche, die eingängig sind, kurz sind, knackig sind. Was weiß ich, vielleicht bist du eigentlich immer noch Nazis oder bist du schon im Dschihad oder sowas. Ja? Oder das Bild von Husseini, Hitler, Nazis und Dschihadisten sind das gleiche Pack oder Nazis, Dschihadisten sind blöde Männer, sie hassen Frauen, Juden, was weiß ich. Aber sowas in die Richtung müsste passieren und da sehe ich viel, viel zu wenig, fast nichts. Und natürlich Solidarität mit den Opfern zeigen, also wo Opfer des Dschihadismus demonstrieren, hier Jesiden. Man muss vor Ort sein, man muss sagen, da braucht ihr logistische Hilfe, was können wir tun? Solidarität mit Kurden und Solidarität mit Israel zusammenführen. Es ist sehr interessant, was unter Kurdinnen und Kurden es für Debatten gibt in Richtung Israel. Da tut sich sehr viel. Und es gab im letzten Sommer ja neben all diesen erschreckenden Demos auch eine große Demonstration auf dem Frankfurter Römerberg mit 3000 Leuten mit jeder Menge Israel und Kurdistan Fahnen. Free Gaza from Hamas, Free Kurdistan. Weil im Prinzip führt ja Israel den gleichen Kampf, den Jesiden, Kurden, Syrer, viele Iraner auch führen, nämlich den gegen den Dschihadismus. Drittens, zusammen mit Musliminnen. Und Antifa hat eine ganze Reihe Hausaufgaben zu machen. Und wenn man mal ehrlich ist, man hört es nicht gern, aber Antifa ist im Wesentlichen eine ziemlich weiße, deutsche, männliche Mittelschichtsangelegenheit. Und das ist nicht gut. Antifa spiegelt die real existierende Gesellschaft in diesem Land nur ganz, ganz unzureichend wider. Und das muss sich ändern. Das muss sich ändern. So kann es nicht weitergehen mit Antifa. Also dem antifeministischen Backlash entgegentreten, gegen den Männlichkeitskult, ist sowieso eine Hausaufgabe von Antifa. Aber wenn man sich des Dschihadismus, Islamismus annehmen wird, kriegt es nochmal eine ganz neue Qualität. Und mit Musliminnen und Nicht-Musliminnen zusammen gegen Muslimhass und Islamismus. Ich empfehle, sich die Seite mal von Antifa Saar anzugucken, ob er die Chance hat, mal nach Saarbrücken zu gehen. Die machen das hervorragend. Da sind ganz viele Kurdinnen und Kurden auch dabei. Die haben eine tolle Losung auch, No Dschihad, Stopp Boko Haram, Al-Qaida, Hamas, ISIS, kein Kompromiss mit der Barbarei, Islamismus bekämpfen. Es gibt viele muslimisch geprägte Menschen, mit denen man zusammenarbeiten kann. Man muss aber sie auch suchen wollen und muss auf sie zugehen und muss sozusagen unzufrieden sein mit dem eigenen Zustand und sagen, da, wir sind zu eng, Antifa ist zu eng. Nur zwei Beispiele jetzt von prominenten Leuten, aber es gibt viel, viel mehr Nicht-Prominente auch vor Ort. Lale Akün legt sich in den deutsch-türkischen Nachrichten mit den konservativen Islamverbänden an. Was würde hier Erdogan zu ihr sagen? Ne? Die schamlose Frau soll ihren Platz erkennen, hat er ja schon gemacht, ja, auf Pressekonferenz und so weiter. Also was ein Unterschied zwischen dieser Muslima und diesem Muslim. Man muss halt auf die Richtigen zugehen. Oder nur noch ein Beispiel, Ahmad Mansur. Wir hatten ihn auch in Stuttgart, ich kann ihn nur empfehlen, mal einzuladen. Eine sehr beeindruckende Persönlichkeit, jener palästinensische Israeli oder israelische Palästinenser, der im Westjordanland aufwächst, dann als junger Kerl in die Fänge von Muslimbrüdern gerät, das auch erstmal gut findet, sich dann daraus befreit, in Tel Aviv Psychologie studiert, dann als Palästinenser aus Angst vor palästinensischen Terroranschlägen nach Berlin auswandert und in Berlin eine super Arbeit unter migrantischen Jugendlichen gegen Antisemitismus, Ehrenmorde und so weiter macht. Also es gibt die muslimisch geprägten Menschen, mit denen man sehr viel machen kann. Man muss auf sie zugehen wollen. Und nie vergessen die Iraner. Es könnte sein, dass es schnell wieder losgeht im Iran. Es gibt sehr viele Exil-Iranerinnen. Das ist nur eine kleine Möglichkeit, also Facebook-Likes, aber immerhin. Ja, also ich bewundere diese Frauen, die sich im Iran ohne Kopftuch fotografieren lassen und das dann auf eine Seite stellen. Das ist nur als Beispiel so. Aber man sollte wissen, es gibt vor Ort sehr viele Iranerinnen. Und wenn es wieder losgeht im Iran, und dafür spricht einiges, dann werden die auch hier in Bielefeld vermutlich Demonstrationen machen. Dann sollte man auf sie zugehen. Sagen, was können wir mit euch zusammen tun? Also, um zum Schluss nochmal zusammenzufassen. Wohin sollte eine Antifa auf der Höhe der Zeit gehen? Ich habe ja mal mit dem Begriff Antibar gespielt, also gegen die Barbarei. Kein Kompromiss mit der Barbarei gegen Nazis, Moslemhasser und Islamisten. Kein Mensch ist illegal. Solidarität mit Flüchtenden und Migrantinnen. Gegen Rassismus, Sexismus, Islamismus, Antisemitismus und Antizionismus. Stoppt Nazis, Moslemhasser und Dschihadisten. Solidarität mit Rojava und Israel. Global denken, lokal handeln, kein Fuß bei den Dschihadisten, nirgendwo. Und wenn man so ungefähr in die Richtung eine Antifa-Arbeit macht, dann hat man sie alle. Ja? Da hat man die Rechtspopulisten, da hat man die Linksreaktionäre, da hat man die Nazis, da hat man die Islamisten und dann hat man die vermeintlich ach so reflektierte Mitte dieser Gesellschaft. Und wenn man sich mit so vielen Leuten anlegt, dann kann man es nicht ganz falsch machen. So, ich danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.